Es muss ein bewegender Moment gewesen sein, als der im Londoner Exil lebende libysche Schriftsteller Hisham Mattar im vergangenen Jahr plötzlich im Fernsehen das Bild seines Vaters sah. Demonstranten in Benghazi führten Plakate mit dessen Porträt mit sich. Mattars Vater war ein prominenter politischer Widersacher Gaddafis gewesen. Vor über 2 Jahrzehnten war er von libyschen Sicherheitskräften von Ägypten aus nach Libyen entführt worden. Sein Schicksal ist bis heute ungeklärt. Und so liegt es nahe, den im vergangenen Jahr veröffentlichten eindringlichen Roman des Schriftstellers mit dessen ganz persönlicher Lebensgeschichte in Verbindung zu bringen. Geschichte eines Verschwindens ist der deutsche Titel. Der 1970 geborene Hisham Mattar, der in Tripolis und Kairo aufwuchs, erzählt darin von der Verschleppung eines aus Libyen stammenden arabischen Dissidenten und davon, wie diese Entführung das Leben des Sohnes und derjenigen, die zurückbleiben, für immer überschattet. Die Hörspielfassung des Romans möchten wir Ihnen nun in einer Ursendung vorstellen. Es gibt Zeiten, da lastet die Abwesenheit meines Vaters auf mir, als säße mir ein Kind auf der Brust. Seit seinem geheimnisvollen Verschwinden hat es nicht einen Tag gegeben, an dem ich nicht nach ihm gesucht hätte, selbst an den unwahrscheinlichsten Orten. Noch heute sehne ich mich so sehr nach einem unkomplizierten Einverständnis mit ihm. Was ich immer für möglich gehalten habe, wäre uns genug Zeit geblieben. Un couple séparé de force. Au milieu de la nuit. Mein Vater verschwand 1972, zu Beginn meiner Weihnachtsferien. Da war ich 14. Mona und ich wohnten im Montreux-Palast und frühstückten gerade. Oh Gott. Ich beobachtete die Gleitschirmflieger über dem See. Sie las Zeitung, um ihr Französisch aufzufrischen. Warum haben wir nichts davon erfahren? Wir müssen die Polizei anrufen. Wir müssen nach Genf. Ich frage mich, wie sich meine Geschichte entwickelt hätte, wären Monas Hände nicht so schön und ihre Fingerspitzen nicht so weich gewesen. Geschichte eines Verschwindens. Hörspiel nach dem Roman von Hisham Mattar. Wir lernten Mona in einem kleinen Hotel in Agamin in der Nähe von Alexandria kennen. Vater war jetzt den zweiten Sommer mit mir hier, seit Mutter gestorben war. Als sie noch lebte, waren wir nie an Orte wie diesen gekommen. Sie mochte die Hitze nicht. Ich habe sie nie in einem Badeanzug gesehen oder erlebt, dass sie der Sonne ihr Gesicht zuwandte. Sobald der Kairoer Frühling nahte, machte sie sich an die Planung unserer Sommerfluchten. Einmal brachte sie uns nach Nordland, oben in Nordnorwegen, wo sich die Gipfel kahler Berge im Wasser spiegelten. Hier hat Gott beschlossen, ein Bildhauer zu sein. Wir wohnten in einer Holzhütte, die ganz für sich am Wasser stand. Nirgends gab es Zeichen menschlichen Lebens. Die Luft war so frisch, dass sie mir in die Kehle stach. Warum machst du so ein langes Gesicht? Heute denke ich an diese Urlaube als Reisen in ein einziges Land. Mutters Land. Und die Stille war Mutters Melancholie. Es gab Augenblicke, in denen ihr Unglück so elementar schien wie klares Wasser. Nach Mutters Tod begannen mein Vater und ich 2 Junggesellen zu gleichen, die sich eine Wohnung teilten. Bis später dann. Er schien nicht mehr zu wissen, wie er mit mir umgehen sollte. Mutters Tod hat ihm alle Gelöstheit genommen, die er gegenüber seinem einzigen Kind je verspürt hatte. Zwischendurch überkam ihn jedoch immer wieder diese zärtliche Zuneigung. Er drückte sein Gesicht auf meinen Hals, kitzelte mich mit seinem Schnurrbart. Dann lachten wir, als wäre alles in Ordnung. Es stimmt. Mir fiel Mona zuerst auf. Letzte Woche habe ich mir auch ein Dorn eingezogen. Sie saß am Pool und betrachtete ihre Fußsohle. Ihr Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr unerhört hellgelber Badeanzug ließ ihre Haut dunkler und sie selbst jünger erscheinen. Einen Augenblick lang hielt ich sie für ein junges Mädchen. Heute bin ich neidisch auf das Selbstvertrauen, mit dem ich mich ihr näherte. Ohne um Erlaubnis zu fragen, nahm ich ihren schmerzenden Fuß in meinen Schoß und inspizierte jeden einzelnen Zeh. Da ist er. Danke. Wie heißt du? Nuri. Nuri El-Alfi. Es freut mich, dich kennenzulernen, Nuri El-Alfi. Sie sprachen etwas kantiges Arabisch. Ein englischer Akzent. Da war ich sicher. Ich ging zurück zu meinem Vater, der sich sonnte. Wer ist das? Mona stand gerade auf, fuhr sich links und rechts mit zwei Fingern unter den Rand des Badeanzugs und zog sich den Stoff über den Po. Dann blickte sie zu uns herüber, steckte sich eine Zigarette an und tat so, als sähe sie woanders hin. Vater lächelte wissend, ironisch, als hätte er ein Rätsel gelöst. Am Nachmittag zogen sich die meisten Hotelgäste in ihre Zimmer zurück, um der Sonne zu entgehen. Ich ging mit meinem Ball auf den Rasen, der die Zimmer umgab. Eine der Türen stand etwa zwei Finger breit offen. Hallo? Mir wurde bewusst, dass ich nach ihr gesucht hatte. Wer war sie? Wie kam es, dass sie unsere Sprache sprach? Nur sehr wenige Nicht-Araber sprachen Arabisch. Auf der Kommode stand eine Parfümflasche neben einer Perlenkette und einer Haarbürste. An der Klinke der Badezimmertür hing der gelbe Badeanzug. Ich linste durch die schmale Öffnung, sah ihren nackten, vom Duschvorhang vernebelten Körper, das Dreieck schwarzen Haars. Wer ist da? Da kommt ihr kleiner Freund. Abends stand sie an unserem Tisch und unterhielt sich mit Vater auf Englisch. Sie trug die Perlen, ihr gebürstetes Haar fiel schwer nach unten. Sag etwas, sei nicht so schüchtern. Nuri geht auf die englische Schule. Ein Stuhl wurde gebracht, ein weiteres Gedeck. Wir aßen zusammen. Was nachmittags geschehen war, erwähnte sie erst, als Vater ans Telefon gerufen wurde. Heute war eine Maus in meinem Zimmer, eine sehr große Maus mit einem Fußball. Dein Vater sagt, du bist 12. Ich hatte dich schon für älter gehalten. Morgen kommst du deinen Ball holen, ja? Ich verbrachte jede freie Minute mit Mona. Wir schwammen im Meer, bauten Sandburgen und tanzten in ihrem Zimmer zu englischen Popsongs. Abends im Bett hielt mich die Sehnsucht und die Erregung darüber wach, sie am nächsten Tag wiederzusehen. Ich wollte sie tragen, wie man ein Kleidungsstück trägt, mich hinter ihre Rippen schieben, ein Stein in ihrem Mund sein. An ihrem Hals gab es eine Stelle, an der ihre Haut so zart war, dass man die smaragdenden Äderchen darunter sah. Einmal küsste ich sie dort, als sie aufs Meer hinaussah. Nuri! Sie erzählte mir von London, der Stadt, in der sie lebte. Von ihrer englischen Mutter und ihrem Vater, der in Alexandria geboren war. Bei seinem Tod war Mona 10. Ich war auch 10, als Mutter gestorben ist. Es muss schwer sein für deinen Vater. Vater sahen wir nur zu den Mahlzeiten. Er las dicke Bücher über unser Land. Niemals hörte ich ihn über seine geheime Arbeit reden. Aber in einigen Büchern hatte ich seinen Namen entdeckt. Kamal Pascha el Alfi, der engste Berater des gestürzten und getöteten Königs. Wenn wir zu dritt im Speisesaal saßen, erzählte er Anekdoten aus dieser Zeit. Das überraschte mich. Zum ersten Mal seit Mutters Tod sah ich das Funkeln in seinen Augen wieder. Bevor Sie nach London zurückkommen, müssen Sie uns besuchen. Sie können nicht von so weit herkommen und den Nil, die Museen und die Pyramiden verpassen. Bitte, Mona. Ja. Von meinem Fenster aus kannst du bis zu den Pyramiden sehen. Ich würde sehr gerne kommen, aber mein Flugticket... Darum kann ich mich kümmern. Ich rufe meine Sekretärin an, damit sie es umbucht. Am nächsten Morgen hatten beide schon gefrühstückt, als ich in den Speisesaal kam. Ich fand sie nebeneinander am Meer sitzend. Sein kleiner Finger lag über ihrem. Ich kann nicht glauben, dass du nie in Paris warst. Ich weiß. Das ist kriminell. Ich bin in Paris geboren. Ich weiß, Schatz. Nuri, geh und hol meinen Terminkalender. Naima! Naima! In ihrem letzten Jahr schwieg Mutter tiefer und öfter. An manchen Tagen verließ sie ihr Zimmer nicht. Dann rief sie nur nach ihrem treuen Hausmädchen Naima, das schon vor meiner Geburt bei uns gewesen war. Natürlich. Ja, ich gehe. Oft musste Naima in die Apotheke, um Schlaftabletten oder Schmerzmittel zu holen. So alt und hartnäckig schien Mutters Unglück, dass ich mir nie über seinen wahren Grund Gedanken machte. Nichts scheint natürlicher als das, in was wir hineingeboren werden. Sie schläft noch immer. Sag ihr, falls sie aufwacht, ja, dass ich nach Hause gegangen bin. Ich erinnere mich an die letzte Nacht. Mama? Ich wartete auf Vater und traute mich nur ein einziges Mal in Mutters Zimmer. Sie lag auf der Seite und bewegte sich nicht, als ich ihr Ohr berührte. Ich ging in mein Zimmer und stellte mich auf den Schreibtischstuhl, um ein Foto von Mutter zu betrachten. Sie hatte es erst kürzlich selbst gemacht und an die Wand gehängt. Damals wusste ich noch nicht, warum sie nur auf den Fotos vor meiner Geburt glücklich aussah. Nein, ich mache das schon. Schnell, die Tür auf. Ich wachte von Vaters Stimme auf. Da waren zwei weiß gekleidete Männer in der Diele. Sie hielten die Wohnungstür auf, während er auf sie zueilte. Mutter lag stumm in seinen Armen, die Lider hart wie Muscheln. Was ist mit Mama? Nuri, geh in dein Zimmer. Wohin bringst du sie? Nuri. Den Großteil der folgenden Tage verbrachte Vater im Krankenhaus. Nur einmal nahm er Naima und mich mit. Mutter lag unter einer kalten blauen Lampe. An einem Handgelenk trug sie ein gelbes Plastikarmband. Naima, ich habe dir doch gesagt. Erzählen Sie, Pascha. Ihre Haut war aschfahl und ihre Augen schienen auf eine unfassbar endgültige Weise geschlossen. Jetzt nicht, Nuri. Ein paar Tage später kam Vater früher als gewöhnlich aus dem Krankenhaus zurück. Er blieb in seinem Zimmer und telefonierte. Später rief er Naima zu sich. Ich hörte sie kurz aufschreien. Für den Rest des Tages wollten ihre Hände nicht aufhören zu zittern. Hat dein Vater schon mit dir gesprochen? Bei Einbruch der Dämmerung rief er auch mich zu sich. Mama kommt nicht wieder nach Hause. Sie wird nie wieder zurückkommen. Aber sie ist nicht mehr da. Ein Teil meines Herzens wird nie aufhören, ihm die Schuld für ihren Tod zu geben. Zur Trauerfeier kamen die Geschwister meiner Mutter aus Libyen. Länger als 3 Tage konnten sie nicht bleiben. Der Besuch bei ihren Verräterverwandten war ein Risiko. Sie lobten mich für meine Tapferkeit, gruben ihre Gesichter in meinen Hals, neckten mich wegen meines Kairoer Akzents und meiner dunklen Haut. Denn ich war dunkler als mein Vater und meine Mutter. Einmal hörte ich, wie meine Tanten ihn bedrängten, mich bei ihnen aufwachsen zu lassen. Er antwortete nicht gleich. Das kann ich Naima nicht antun. Das würde sie mir nie verzeihen. Naima war erst 13, als sie zu uns kam. Mutter wollte eine junge Frau als Hausmädchen, damit sie sich an unsere Art gewöhnen konnte, damit sie wie eine Tochter wurde. So hatte Mutter mir das oft erklärt. Und immer hatte sie dabei Tränen in den Augen, als träfe sie irgendeine dunkle Schuld. Mama! Ich bin ja da. Du träumst nur. Die erste Zeit nach Mutters Tod schlief Naima nicht mehr zu Hause, sondern auf dem Boden in meinem Zimmer. Als Taleb, Vaters alter Freund aus Paris, zu Besuch kam, kehrte sie in die Küche zurück, wo sie früher den Winter über geschlafen hatte, weil Mutter sich wegen ihres langen Nachhausewegs sorgte. Onkel Taleb? Bist du immer noch wach? Es ist sehr spät. Wie lange lebst du schon in Paris? Zu lange. Seit der Universität. 18 Monate, nachdem meine Eltern Naima angestellt hatten, wurde unser König in den Hof des Palastes gezerrt und erschossen. Vater war zu diesem Zeitpunkt Minister in der Regierung. Daher beschloss er, nach Frankreich zu fliehen. Naima war die Letzte, die aufs Schiff gelangte. Von unserem Fahrer an Bord gezogen. Die arme Naima konnte kaum stehen, als das Schiff in Marseille ankam. Sie hatte die ganze Überfahrt spucken müssen. Meine Eltern sprachen fast nie über ihre Zeit in Paris und wie es kam, dass ich dort geboren worden war. Haben Mama und Baba bei dir gewohnt? Nein, ich habe ihnen eine Wohnung besorgt. Nicht das, was sie gewohnt waren, aber ganz hübsch. Die Wohnung lag in der Nähe des Krankenhauses. Mutter hatte nicht gern Gäste gehabt. Besonders Taleb nicht. Aus irgendeinem Grund schien sie ihm gegenüber Scham zu empfinden. Nun blieb Vater jede Nacht mit ihm bis in die frühen Morgenstunden auf. Onkel Taleb? Warum schläfst du nicht? Woran ist meine Mutter gestorben? Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen. Sie hat Naima immer so liebevoll behandelt. Naima war natürlich unschuldig. Letztlich hat niemand Schuld. Du hast ja keine Vorstellung, wer dein Vater in unserem Land war. Er wollte jemanden, der das alles einmal erbte. Mona und mein Vater heirateten im Frühherbst in London. 15 Jahre lagen zwischen den beiden und 14 zwischen ihr und mir. Er hatte kaum ein größeres Anrecht auf sie als ich. Die Schule musste als Entschuldigung herhalten, warum ich in Kairo zu bleiben hatte. Aber dann im November fuhren wir mit dem Schiff den Nil hinauf nach Luxor. Hallo? Wie magisch es war, mich noch einmal in der gleichen Situation wiederzufinden. Mona stand unter der Dusche, als ich in ihre Kabine kam. Vater war noch an Deck. Ich betrachtete ihren Schmuck, nahm ihre Halskette, vergrub mein Gesicht in einem Seidenschal. Liebling, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß machen könnte, in einem Fluss zu schwimmen. Es war merkwürdig, für meinen Vater gehalten zu werden. Nur mit einem Handtuch um die Hüften kam sie aus dem Bad. Du musst dich nicht zur Wand drehen. Ich bin alt genug, um deine Mutter zu sein. Das stimmt nicht. Du warst erst 14, als ich geboren wurde. Komm, bürste mir die Haare. Was ich damals für grenzenlose Liebe hielt, war Monas Lust, grenzenlos geliebt zu werden. Ich bürstete ihr Haar so sorgfältig, als wäre es eine Schularbeit. Ich hörte damit auch nicht auf, als Vater hereinkam. Er sah uns einen Moment lang zu, ging dann ohne ein Wort ins Bad. Ein paar Monate später schaffte er mich mit gnadenloser Gründlichkeit aus dem Weg. Was hältst du davon, in England zur Schule zu gehen? Erinnerst du dich an London? Du mochtest London und du wirst England mögen. Mona und ich, wir denken beide, es ist eine gute Idee. Die Entscheidung war bereits gefallen. Er hatte mich in Daleswick eingeschrieben, einem Internat in Nordengland. Der Internatsleiter holt dich vom Bahnsteig ab. Aber für den Fall, dass du ihn nicht siehst, vor dem Bahnhof ist dein Taxistand. Keine Sorge, Nuri kann auf sich aufpassen. Ruf an, sobald du da bist. Ich fuhr die restliche Strecke allein, mit dem Zug, nachdem wir eine Woche zu dritt in London verbracht hatten. Warum hatte mich Vater nicht ganz bis zu meiner neuen Schule gebracht? Hätte er es nicht ertragen, mich dort zurückzulassen? Nuri bedeutet mein Licht. Was für einen Beruf hat dein Vater? Er ist auch Dirigent. Wirklich? Was für ein Zufall. Bei welchem Orchester? Ich kann mich nicht erinnern. 2 Wochen nach meiner Ankunft kamen Mona und Vater unangekündigt zu Besuch. Ist das dein Bett? Ja. Sehr schlechte Qualität. So sind diese Schulen nun mal. Mein Zimmergenosse Alexei hat mir gezeigt, wie man ein Omelett macht. Du hast kochen gelernt? Ja, am Wochenende machen wir uns selbst das Frühstück. Was habe ich dir gesagt? Nuri hat sich schon eingelebt. Es war klar, dass Vater mich vermisste. Ich sehnte mich jeden Tag mehr nach Mona. Die Briefe, die ich ihr schickte, waren wieder und wieder überdacht und fast immer zu lang. Lieber Nuri. Wenn Mona tatsächlich einmal schrieb, kritzelte sie etwas auf eine Kunstpostkarte. Trotzdem versuchte ich, ihre Allgemeinplätze als Ausdruck ihres Verlangens zu deuten. Alles Gute. An meinem 14. Geburtstag lief ich zu meinem Postfach, aber es war leer. Hatten Mona und Vater meinen Geburtstag vergessen? An diesem Morgen hasste ich alle in Daleswick. Aber dann wurde ich aus dem Unterricht geholt. Vater! Wo ist Mona? Sie ist zu Hause, in Kairo. In Kairo? Ich bin von Genf hergeflogen, um den Tag mit dir verbringen zu können. Mona hatte recht. Vater vermochte jeden zu überzeugen. Er hatte unseren sturen Internatsleiter überzeugen können, mich vom Unterricht zu befreien. Wir fuhren nach London, spazierten im Regen durch den Green Park, aßen in Monas Lieblingsrestaurant, das ich aussuchte, weil ich wusste, sie würde ebenfalls dorthin gehen. Plötzlich war ich froh, dass sie zu Vater gehörte. Eine seltsame Zufriedenheit über die Ordnung der Dinge befiel mich. Machst du das oft? Was? Lässt du dein Essen auf dem Tisch stehen, wenn du zur Toilette gehst? Ich weiß nicht. Tu das nie wieder. Und vermeide es, immer dieselben Orte aufzusuchen. Mach es niemandem leicht, deine Bewegungen vorherzusagen. An dem Abend konnte ich erkennen, was Mona in ihm sah. In seiner eleganten, maßgeschneiderten Kleidung, seinen perfekt manikürten Fingern und dem Trotz, dem Widerstand in seinen Augen. Er war ein Mann, der seinen eigenen Gesetzen folgte. Und ich wollte wie er sein. Auch ich wollte geheime Treffen in Genf und Verbündete in Paris, mit denen ich daran arbeitete, den Gang der Geschichte zu ändern. Freust du dich auf die Ferien? Ja. Wir treffen uns in Montreux. Mona und du, ihr werdet wahrscheinlich vor mir da sein. Vielleicht komme ich 1-2 Tage später. Was denkst du? Ist das Montreux-Palast der richtige Ort? Ja, es wird Mona gefallen. Ich glaube auch. Nuri, ich liebe dieses Hotel. Wir könnten uns doch die Suite teilen, bis Vater kommt. Wie meinst du das? Ich meine, um Geld zu sparen. Wann hast du dir je wegen Geld Gedanken gemacht? Auch wenn es mich beschämt. Jene 3 Tage allein mit Mona schimmern immer noch mit der Klarheit eines Juwels in meiner Erinnerung. Vielleicht gerade wegen der Tragödie, die darauf folgte. Meine 27-jährige Stiefmutter sah jünger aus, als sie war, und ich vermittelte damals schon den Eindruck, älter zu sein. Ich genoss die Aufmerksamkeit der Leute am Nebentisch. Die neidischen und beifälligen Blicke von Jungen in meinem Alter, die in kleinen Gruppen am See entlang liefen. Hielten sie mich für ihren jungen Geliebten? Mona fand immer neue Wege, meine Illusion zu nähren. Sie schob ihren Arm durch meinen, legte ihren Kopf an meine Schulter. Ich weiß nicht, warum er sich nicht meldet. Er sagt mir nie, wo er ist. Vaters Verspätung war wie eine Wolke, die mit jedem Tag dicker wurde. Am Abend des dritten Tages wollte sogar ich, dass er kam oder anrief. Kamal? Nein, ich bin's. Ist er noch nicht da? Nein, Schatz, schlaf jetzt. Er kommt bestimmt morgen. Beim Frühstück las Mona Zeitung, um ihr Französisch zu verbessern. So erfuhren wir von dem Paar, das in der Nacht mit Gewalt getrennt worden war. Oh Gott, wir müssen die Polizei anrufen. Wir müssen nach Genf. In den frühen Morgenstunden wurde der libysche Ex-Minister und bekannte Dissident Kamal Pascha el-Alfi aus der Wohnung der in Genf ansässigen Beatrice Benhameur entführt. Louis! Beeil dich, bitte! Die Frau auf dem Foto sah mindestens so alt wie Vater aus. Seine generelle Bevorzugung jüngerer Frauen gab ihr etwas Respekteinflößendes. Es hieß, sie sei von maskierten Männern aufgeweckt worden, die dem Mann neben ihr die Hände auf den Rücken banden und den Mund verklebten. Auf dem Nachttisch hätte Vaters Armbanduhr, sein silbernes Feuerzeug und sein Ehering gelegen. Wie konnte das sein? Vater nimmt den Ring beim Schlafen nie ab. Ich verstehe das alles nicht. Im Zug nach Genf sprachen wir kaum ein Wort. Alles, was ich nicht über meinen Vater wusste, seine Gefühle, seine Gedanken, warum und von wem er entführt worden war, all das drohte mich zu ersticken. Ich ertrug die Anwesenheit von Mona nicht länger. Ich verstand nicht, warum Vater sie geheiratet hatte. Kann ich noch mal die Zeitung haben? Ich fühlte mich schuldig. Schuldig, weil ich ihn verloren hatte. Schuldig, weil ich nicht wusste, wie ich ihn finden konnte. Und das ist bis heute so. Jeden Tag neu lasse ich meinen Vater im Stich. Es tut mir so leid. Monsieur Ass erwartete uns am Bahnhof. Vaters Schweizer Anwalt und alter Vertrauter. Kurz vor unserer Abreise hatte uns von ihm doch noch ein Anruf erreicht. Ich habe ihn am Abend vorher noch gesehen. Da war alles in Ordnung. Wann haben Sie es erfahren? In derselben Nacht. Warum haben Sie nicht gleich angerufen? Ich habe auf etwas Positives gehofft, was ich Ihnen hätte mitteilen können. Ich habe ein Hotelzimmer gebucht, wenn Sie wollen. Wir würden lieber gleich zur Polizei fahren. Natürlich. Wir tun, was wir können. Es ist ein komplizierter Fall. Und auch nicht gerade hilfreich, dass ein Journalist schon vor uns am Tatort war. Wie ist das möglich? Das fragen wir uns auch. Ich versichere Ihnen, wir behandeln den Fall mit Vorrang. Können wir mit dieser Frau sprechen? Welche Frau? Beatrice Benhameur. Kennen Sie die Dame? Nein. Dann glaube ich nicht, dass es eine gute Idee wäre. Mona protestierte, aber es war zwecklos. Der Inspektor half uns nicht weiter. Als wir gingen, bekamen wir einen versiegelten Plastikbeutel mit Vaters Armbanduhr, dem silbernen Feuerzeug und seinem Ehering. Die persönlichen Dinge Ihres Mannes. Die haben wir auf seinem Nachttisch gefunden. Ich wusste, was Mona dachte. Vaters Nachttisch stand nicht in Genf, sondern bei ihr in Kairo. Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, gingen wir in einen Schnellimbiss und aßen schweigend. Am nächsten Morgen rief uns Ass an. Ja, danke. Bis später. Was hat er gesagt? Er hat mit dieser Frau gesprochen. Sie ist bereit, mit uns zu reden. Am Nachmittag brachte Ass uns zu dem Haus, in dem sie wohnte. Aber als er klingelte, öffnete niemand. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe mit ihr telefoniert. Sie hat nach dem Vorfall die Stadt verlassen und ist irgendwo in die Berge gefahren. Aber sie wollte herkommen und mit Ihnen reden. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich anrufe. Sie hat schreckliche Angst. Und es ist auch nicht so einfach, sie zu erreichen. Es geht jedes Mal über mehrere Leute. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wer ist diese Frau überhaupt? Wie hat der Journalist noch vor der Polizei davon erfahren? Jemand muss ihn verständigt haben. Ich bin sicher, sie hat mit der Entführung zu tun. Die nächsten Stunden verbrachte Mona damit, Vaters Freunde anzurufen. Mit Taleb redete sie bis spät in die Nacht. Danach klingelte das Telefon wieder. Es musste jemand anders sein, denn sie erzählte alles noch einmal. Lass uns zum Frühstücken irgendwo rausgehen. Ich ertrage dieses Hotel nicht mehr. Als wir zurückkamen, erfuhren wir, dass ein Mann nach uns gefragt hatte. Aber unsere Hoffnung wurde sofort enttäuscht. Gott sei Dank. Ich konnte euch nirgends finden. Im Hotel hatten sie keine Ahnung, wo ihr wart. Ist das Ass? Ich gebe ihn meine Stiefmutter. Waren Sie das, der im Hotel nach uns gefragt hat? Ja. Ich habe nachgedacht. Ich möchte mit dem Journalisten sprechen. Warum? Weil er vor allen anderen da war, das ist doch klar. Ich glaube nicht, dass wir von ihm etwas erfahren werden. Wovor haben Sie denn Angst? Hören Sie, rufen Sie diesen verdammten Journalisten an! Komm, wir gehen nochmal zur Polizei. Ich verstehe, dass diese Sache schrecklich für Sie ist. Aber Sie müssen wissen, dass wir tun, was wir können. Haben Sie sein Foto an den Grenzen verteilt? Alle müssen das Foto bekommen. Wer immer ihn entführt hat, versucht, ihn über die Grenze zu bringen. Die Grenzpolizei ist alarmiert. Es ist gut möglich, dass er in unser Land gebracht wird. Nach Libyen. Von den Leuten, die jetzt dort regieren. Das ist hundertprozentig so. Der Mann ist doch Lokalreporter. Was soll das heißen? Er ist nicht in der Stadt. Er ist in die Ferien gefahren, kommt erst nächste Woche wieder. Wie praktisch. Und haben Sie die Frau erreicht? Oder ist sie verdammt nochmal ebenfalls verschwunden? Bitte, Madame Mona. Sie und ich, wir wissen, dass wir Unterstützung von ganz oben brauchen. Es ist hier in diesem Land passiert. Die haben eine Verantwortung, ihn zu beschützen. Natürlich. Ich habe einen Freund im Eidgenössischen Departement des Innern. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Er will uns helfen. Und wann? Rufen Sie ihn an. Sagen Sie ihm, wenn uns der Minister nicht empfängt, werde ich jede einzelne Zeitung in der Schweiz verständigen. Dass sich die Schweizer Regierung einen Dreck darum schert, ob hier ein Mann verschwunden ist. Der nichts getan hat, als für die Freiheit seines Volkes einzutreten. Ich konnte dem Gespräch nicht länger zuhören. Mit einem Mal fühlte ich mich unsicher auf den Beinen. Ich ging ins Bad, setzte mich auf den Boden, senkte den Kopf zwischen die Knie. Weine nicht, mein Schatz. Diese Dreckskerle. Die hatte ich nicht damit rechnen können. Wusste ich nicht, dass Vater mächtige Feinde hatte und verfolgt wurde? Wo war er in diesem Moment? Was würden sie mit ihm machen? In dem Artikel war von sichtbaren Hinweisen auf Gegenwehr die Rede, von Blut auf dem Kissen des Opfers und dass der Lampenschirm auf dem Nachttisch zertrümmert worden sei. Ja, mach ich. Ich danke dir. Nuri, wir müssen weg. Pack deine Sachen. Was ist los? Wir müssen weg. Sofort. Offenbar sind auch wir in Gefahr. Vielleicht brauchen sie uns, um ihn zum Sprechen zu bringen. Ich rufe Ass an. Wir müssen den nächsten Flug bekommen. Natürlich. Warum sollten die, die Vater entführt hatten, nicht auch uns wollen? Mona verriet mir nicht, wer sie gewarnt hatte. Aber es klang einleuchtend. Meine Sekretärin hat 2 Plätze für den Flug um Mitternacht bekommen. So haben wir vorher noch Zeit, nach Bern zu fahren. Wir können tatsächlich mit dem Minister sprechen. Er empfängt uns. Es tut mir leid. Der Minister entschuldigt sich. Er wollte Sie persönlich sprechen, als er von der Sache gehört hat. Aber wie Sie verstehen werden, ist er sehr beschäftigt. Natürlich. Wir haben den Polizeibericht gelesen und auch Ihre Aussage, weshalb ich Sie bitte, nicht noch einmal alles zu wiederholen. Aber wir sind, genau wie Sie, äußerst besorgt. Mein Mann besucht Ihr Land regelmäßig. Wenn ihm etwas zugestoßen ist, gibt es einen Skandal. Sie sollten Ihre Besucher schützen. Wie ich schon sagte, sind wir äußerst besorgt. Die Grenzpolizei und die Nachrichtendienste sind alarmiert. Womit wir meines Erachtens rechnen müssen, ist die Möglichkeit, dass er in eines unserer Nachbarländer gebracht worden ist. Nach Frankreich oder Italien beispielsweise. Sie meinen... Ich meine, dass es nichts Ungewöhnliches für unsere Grenzbeamten ist, jemanden ohne Kontrolle seiner Papiere dorthin ausreisen zu lassen. Denken Sie, dass mein Vater jetzt in Italien ist? Oder in Frankreich. Wir müssen es als Möglichkeit in Betracht ziehen. Natürlich werden wir die Behörden unserer Nachbarstaaten über die Situation informieren. Heute ist der 3. Tag. So sieht es aus. Es tut mir leid. Seien Sie sicher, ich werde der Polizei im Nacken sitzen. Und bitte, rufen Sie an, wenn Sie etwas brauchen. Was auch immer. Tief in der Nacht landeten wir in Kairo. Meine Sehnsucht nach Mutter war abgrundtief und unerträglich. Was ist geschehen? Wo ist der Pascha? Ich weiß, dass etwas geschehen ist. Am nächsten Morgen erzählte ich Naima alles. Aber das gab es schon oft. Ja? Tagelang blieb dein Vater verschwunden. Und deine Mutter, Gott sei ihr gnädig, wurde ganz krank vor Angst. Dann kam er nach Hause, als wäre nichts geschehen. Du solltest deine Tanten anrufen. Sie machen sich Sorgen um dich. Tante Salwa weinte am Telefon. Sie sagte, ich solle sofort kommen und bei ihnen bleiben. Dann sprach Mona mit ihr. Bitte, das siehst du nicht ganz richtig, Tante. Ich weiß, dass ich erst 28 bin, aber ich bin absolut fähig, mich um Nuri zu kümmern. Seine Schulausbildung jetzt zu unterbrechen, wäre völlig unverantwortlich. Später an diesem Tag hörte ich Naima die Tür öffnen und jemanden hereinlassen. Es war Taleb. Mona zog ihn sofort ins Wohnzimmer. Das Regime hat eine Erklärung veröffentlicht, dass sie ihn haben und er aus eigenem Willen in die Hauptstadt zurückgekehrt ist. Sie haben ihn nicht gezeigt. Sie könnten bluffen, das ist möglich. Glaubst du, es dauert lange, bis Baba zurückkommt? Naima hat gesagt, dass er schon oft verschwunden ist. Dein Vater ist ein tapferer Mann. Du musst genauso tapfer sein. Ich war mit ihm im Krankenhaus, als du geboren wurdest. Ich habe nie wieder einen Menschen so glücklich gesehen. Und später in seinen Briefen hat er von jeder Prüfung berichtet, die du bestanden hast, von jedem neuen Sport. Ja? Der war so stolz auf dich. Du konntest einfach nichts falsch machen. Als du von dem berühmten englischen Internat angenommen wurdest, hat er mich gleich angerufen. Und ich hatte immer das Gefühl, eine Enttäuschung für ihn zu sein. Das Telefon klingelte anfangs ohne Unterlass. Nach ein paar Tagen wurde es ruhiger. Eine große Leere erfüllte den Platz meines Vaters und es wurde unerträglich, seinen Namen zu hören. Als hätte er jeden Augenblick mit der Möglichkeit seines Verschwindens gerechnet, hatte er mit der Genauigkeit eines Herzchirurgen einen letzten Willen verfasst. Im Falle meines Todes oder Verschwindens. Er hinterließ Mona 300.000 Pfund Sterling, auszuzahlen in 10 jährlichen Raten. Der Rest geht an meinen einzigen Sohn, Nouriel Alfi. Monsieur As trug, bis ich 18 war, die alleinige Verantwortung für meine Erbschaft und sollte sie auch bis zu meinem 25. Geburtstag weiterverwalten. Um meine monatliche Unterstützung zu bekommen, musste ich ein Studium mit dem Ziel einer Promotion absolvieren. Danach, so wollte es mein Vater, konnte ich tun, was mir gefiel. Gewonnen! Schon wieder? Das geht nicht, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das Kartenspielen wurde unser allabendliches Ritual. Naima, bring mir bitte den Brandy. Ich darf mich diesem Jungen nicht unterwerfen. Möge Gott uns seine Gunst erhalten, Madame. An einem solchen Abend, nachdem Naima mit Widerwillen die Flasche Brandy auf den Tisch gestellt und sich dann auf ihren langen Heimweg gemacht hatte, ließ ich Mona gleich mehrere Spiele gewinnen. Sie legte englische Musik auf und begann durchs Zimmer zu tanzen. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Du beobachtest mich gern, nicht wahr? Du bist ein seltsamer Junge. Wenn ich dich ließe, würdest du mich dein ganzes Leben lang anschauen. Kurz darauf ging sie in ihr Zimmer. Und ich rechnete nicht damit, sie vor dem nächsten Morgen wiederzusehen. Zieh deinen Schlafanzug an und komm. Erzähl mir eine Geschichte. Erzähl mir was Schönes. Ihre lächelnden Lippen schimmerten im Licht der Nachttischlampe. Bei jedem Atemzug drückten ihre Brustwarzen gegen den dünnen Stoff ihres T-Shirts. So schön wie deine Lippen. Ich hatte nicht gewusst, dass Schrecken und Genuss so süß und stark sein konnten. Sie küsste mich. Und obwohl das Gefühl der Scham groß war, bewegte ich mich. Und sie bewegte sich mit mir. Bitte. Naima, pass doch auf. Am nächsten Morgen hatte Naima nur ein Bett zu machen. Ich fühlte mich den ganzen Tag über schuldig und benahm mich Mona gegenüber ruppig. Sie dagegen wurde mütterlich, fragte mich ständig, ob es mir gut ging. Abends kam mir der Gedanke, sie zu erwürgen. Als ich sie schlafen sah, verspürte ich den Drang, sie zu küssen. Ich legte mich neben sie. Nuri, was machst du? Das ist nicht richtig. Nicht richtig. Naima! Lass sie. Ich hatte Naima noch nie schreien hören. Nuri, es tut mir so leid. Ich habe beschlossen, wieder in London zu leben. Aber... Dort bin ich in deiner Nähe und du kannst mich besuchen. Ich könnte auf eine Schule in London wechseln. Nein, Nuri. Ich werde nicht noch einmal versagen. Sie ging zu Naima, umarmte sie ohne ein Wort und küsste sie auf beide Wangen. Dann verließ sie die Wohnung und kam erst Stunden später zurück. Ruf an, sobald du in der Schule angekommen bist. Warum kann ich nicht bei dir bleiben? Es ist besser so. Du kannst mich besuchen, sobald ich mich in London eingerichtet habe. Vielleicht schon vorher. War es die Strafe für das, was zwischen uns geschehen war? Es war Ende Januar und immer noch tiefer Winter wie bei meiner Abreise in die Schweiz. Ich war nur 6 Wochen weg gewesen, aber es fühlte sich an, als wäre ein ganzes Leben vergangen. Mein Herz war in Knoten. Ich konnte niemandem in die Augen sehen. Als das Taxi auf dem Kiesweg vor meinem Wohnheim hielt, sah ich, dass sich trotz allem in Daleswick nichts verändert hatte. Stimmt das? Hast du wirklich eine Grippe gehabt? Oder hast du blau gemacht? Genau genommen war ich nicht krank. Sag es niemandem, aber es war wegen meines Vaters. Dein Vater? Aber jetzt geht es ihm wieder gut. Mona meldete sich erst Wochen später. Warum hast du nicht angerufen? Wo wohnst du? Bei jemandem, den ich gut kenne, bis ich etwas finde. Wer ist es? Eine alte Studienbekanntschaft. Geht es dir gut? Ich vermisse dich. Du hast versprochen, anzurufen. Wie läuft's in der Schule? Gut. Was ist aus Naima geworden? Hat sie eine neue Arbeitsstelle gefunden? Ich weiß es nicht. Aber sie wollte kein Geld annehmen. Ich habe es versucht, aber sie ist stolz. Verheult und stolz. Eine gute Seele. Wir reden, wenn ich dich besuchen komme. Wann? In ein paar Tagen. Bei ihrem Besuch informierte Mona den Rektor über die wahren Gründe meines langen Ferienaufenthaltes. Er versicherte mir, dass außer ihm und dem Vertrauenslehrer niemand etwas davon erfahren würde. Er sagte, selbst in den dunkelsten Zeiten muss das Lernen weitergehen. Hallo? Monsieur Nuri? Ja. Tut mir leid, habe ich Sie geweckt? Wissen Sie etwas von meinem Vater? Nein, leider. Ich wollte mich nur versichern, dass es Ihnen gut geht. Sie haben meinen Brief nicht beantwortet. Hat Sie jemand besucht, Fragen gestellt oder Sie bedrängt? Nein. Sind Sie sicher? Wenn irgend so etwas geschieht, rufen Sie mich sofort an. Ja. Ich denke oft an Sie, wie Sie sich fühlen müssen. Es ist einfach schrecklich. Ihr Vater war ein großartiger Mensch. Wer war das? Warum haben Sie dich ans Telefon gerufen? Ist etwas passiert? Schlaf weiter. Manchmal war ich nahe dran, Alexei alles zu erzählen. Der Schreck und der Schmerz über den so plötzlichen Verlust meines Vaters lasteten mir auf der Brust. Aber sein Verschwinden blieb mein Geheimnis. Wie geht es unserem jungen Pascha? Gut. Wann hast du Mona zuletzt gesehen? Kürzlich erst. Ach ja, sie ist eine gute Frau. Und Naima, hast du Naima angerufen? Nein. Das solltest du von Zeit zu Zeit tun. Warum? Du musst sie anrufen, es ist deine Pflicht. Du kannst nicht einfach so den Kontakt mit ihr abbrechen. Ich habe ja nicht mal ihre Nummer. Naima hat kein Telefon, aber ich gebe dir die Nummer eines Nachbarn von ihr. Er wird sie holen, wenn du anrufst. Hab nur etwas Geduld. Versprichst du anzurufen? Ich tat es nur ein einziges Mal. Naima, ich rufe aus England an. Das ist teuer. Ich höre so gern deine Stimme. Rufst du wieder an? Ja. Was für einen Tag haben wir heute? Sonntag. Ich werde jeden Sonntag um die gleiche Zeit hier beim Telefon warten. Für den Fall, dass du wieder anrufen magst. Ich verspreche, das nächste Mal weine ich nicht. Ich war jetzt 16 und hatte die Kunst perfektioniert, auch noch die letzte Lücke des Schulkalenders mit Aktivitäten zu füllen. Wir gingen wandern und segeln, arbeiteten bei Hilfsprojekten mit, fuhren zu Musik- und Theaterfestivals. Meine Zeit war plötzlich wertvoll. Ich war meinem Vater dankbar, dass er eine Ausbildung bezahlte, die so aufwendig war und auch Zerstreuung bot. Das bedeutete, dass ich Mona nur selten besuchte. Sie selbst kam gelegentlich samstags mit dem Zug und führte mich zum Essen aus. Die Leidenschaft, die ich für sie empfunden hatte, war vergangen. Einmal bestand sie darauf, dass ich sie das Wochenende über besuchte. Komm rein. Setz dich, was möchtest du trinken? Sie lächelte, aber etwas stimmte nicht. Sie wirkte gehetzt und fühlte sich eindeutig unwohl. Eine alte Jazzplatte spielte etwas zu laut. Ich hatte nicht gewusst, dass sie solche Musik mochte. Eine braune Männerlederjacke hing über einem der Küchenstühle. Das ist Tobi. Endlich hat Mona sich überlegt, dass nichts Schlimmes passieren kann, wenn wir uns kennenlernen. Tobi, benimm dich. Ich freue mich einfach nur, dass ich endlich jemanden von deiner ägyptischen Odyssee treffe. Wir dachten ja schon, das alte Mädchen hätte uns im Stich gelassen. Wie ist die Schule? Toll. Er hasst sie. Da kann die City nicht mithalten. Ich arbeite im Finanzbereich. Und auf welcher Odyssee haben Sie Mona kennengelernt? Na, der Junge gefällt mir. An der Uni, wir haben uns an der Universität kennengelernt. Vor vielen Monaten. Wahrscheinlich vor deiner Zeit. Wie war sie damals? Jetzt reicht's. Keine Angst, ich werde dich schon nicht in Verlegenheit bringen. Das hast du längst. Sie war schon damals eine echte Nervensäge. Und ist es traurigerweise immer noch. Aber was bin ich froh, dass ich sie wieder habe. Es tut mir leid. Ich stand so abrupt auf, dass der Stuhl gegen die Wand hinter mir schlug. Ohne eine Ahnung, was ich tun oder wie ich es erklären sollte, schwang ich den Riemen meiner Tasche über die Schulter. Wo willst du hin? Ich bin sowieso schon zu spät. Wofür? Ich habe einem alten Schulfreund versprochen, bei ihm zu übernachten. Aber du... Und das Essen? Tut mir leid. Mona. Du kannst doch nicht einfach so wieder gehen. Lass ihn doch. Und wer ist dieser Freund überhaupt? Gib mir seine Nummer. Ich muss wissen, wie ich dich erreichen kann. Die habe ich nicht. Ich rufe an, sobald ich da bin. Sie wusste, dass ich log. Das war mir klar. Dabei wünschte ich mir doch mehr als alles andere, dass mich jemand erwartete, mich willkommen hieß. Aber ich musste ihr beweisen, dass ich das durchstand. Und schon war ich wieder draußen in der Nacht. Die Luft war kälter geworden, es regnete. Ich zitterte und sagte mir, dass es nicht aus Angst war. Ich war allein in London, aber ich konnte mir ein Hotel leisten. Und war ich mit meinem Vater nicht schon oft zur Rezeption eines Hotels in irgendeiner fremden Stadt gegangen? Ein Einzelzimmer, bitte. Ich musste eine Kaution zahlen. Es war die Hälfte des Geldes, das ich bei mir hatte. Die Hälfte meines monatlichen Taschengelds. Mutter hatte mir im Winter immer ein heißes Bad eingelassen. Ich lag in der Wanne, bis das Wasser kalt war. Am folgenden Tag setzte das Fieber ein. Der Mann von der Rezeption rief an, fragte, ob ich vorhätte, noch einen Tag zu bleiben. Ich bestellte Suppe und Tee. Am frühen Nachmittag wickelte ich mich in meinen Mantel und stieg die Treppe hinunter. Wo warst du denn nur? Ich war vor Sorge ganz krank. Du wolltest doch anrufen. Du hast mir ziemlich Angst gemacht. Was, wenn etwas passiert wäre? Und wo ist deine Tasche? Im Hotel. In welchem Hotel? In dem ich war. Hier, bei dir in der Straße. Ach, Nuri. Keiner von uns kam mehr auf Tobi zu sprechen. Erst im Sommer vor meinem letzten Jahr in Daleswick besuchte ich ihn noch einmal, bevor ich nach Tansania flog, um beim Bau einer Schule zu helfen. Von dort schickte ich ihr eine Postkarte, dass ich mich noch nirgends so zu Hause gefühlt hätte. Aber in ihrer Antwort schrieb sie nichts davon, dass sie sich wünschte, ich würde in England bleiben. Am Ende entschied ich mich für eine Universität in London. Meine Freunde wussten nicht viel mehr, als dass ich aus Ägypten stammte, was letztlich ja auch nicht stimmte. Ich vertrat nie dezidierte Meinungen, es sei denn, es war die einzige Möglichkeit, nicht aufzufallen. Und wenn jemand etwas über den Rassismus der Engländer sagte oder sich auf subtile Weise befriedigt darüber zeigte, dass er einen dunkelhäutigen Araber zu seinen Freunden zählte, tat ich einfach so, als hätte ich nichts gehört. Gelegentlich hatte ich eine Freundin. Aber jeder neue Liebesakt brachte die alte Schuld wieder zum Vorschein. Danach verspürte ich oft das Bedürfnis, Mona anzurufen. Ich versuchte beiläufig zu klingen und erzählte ihr von einem neuen Theaterstück oder einem Restaurant, das ich entdeckt hatte. Manchmal sagte ich sogar, ich glaube, es würde dir und Tobi gefallen. Ich war jetzt 25 und hatte gerade meine Promotion in Kunstgeschichte abgeschlossen. Ich konnte nun frei über meine Erbschaft verfügen. Die Möglichkeiten, wo und wie ich leben konnte, schienen unbegrenzt, was mir kein Trost war. Manchmal flüstert sie mir ins Ohr. Im Traum frage ich meinen Vater, wie ich ihn trösten kann. Dann spricht er von einer Frau und ich weiß, er meint Mutter. Ihre Stimme, ihr warmer Atem an meinem Ohr. Er berührt meinen Arm und ich denke voller Glück, dass wir Freunde geworden sind. Eines Morgens packte ich einen kleinen Koffer und flog nach Genf. Seit Vaters Verschwinden war ich nicht mehr dort gewesen. Der Wechsel meiner Stimmung war so unerklärlich wie wundervoll. Ich wanderte durch die Straßen und fühlte mich mit einem Mal entspannt. Bei Einbruch der Dunkelheit fand ich das Haus, in dem die geheimnisvolle Schweizerin gewohnt hatte. Beatrice Benamur. Und tatsächlich, neben einer der Klingeln stand der Name. Ich musste ihn gleich mehrmals lesen. So merkwürdig neu kam er mir vor, als hätte ich ihn nie zuvor gehört. Aber ich fand nicht den Mut zu klingeln. Was darf ich Ihnen bringen? Einen schwarzen Tee, bitte. Das Café lag nur wenige hundert Meter entfernt. Danke, Monsieur. Und nun saß ich schon eine Weile hier, als mir bewusst wurde, dass ich die Frau, die an dem Tisch in der Ecke saß, kannte. Seither waren 10 Jahre vergangen und das Foto in der Zeitung war nicht von allzu guter Qualität gewesen. Andererseits war mir ihr Bild so vertraut wie das meines Vaters. Sie war makellos gekleidet, das Make-up dezent und wohl überlegt. Beatrice Benamur schien nicht viel älter geworden zu sein. Wie gelähmt saß ich da. Ich konnte sie nur über den Rand der Zeitung hinweg beobachten. Als sie in meine Richtung sah, senkte ich den Blick. Ganz plötzlich stand sie auf, um zu gehen. In dieser Nacht konnte ich vor Aufregung nicht schlafen. Ihr Besuch kommt so überraschend. Möchten Sie auch einen Kaffee? Nein, danke. Es war 10 Jahre her, dass ich Monsieur Ast das letzte Mal gesehen hatte. Der sowieso schon hagere Mann hatte einiges an Gewicht verloren. Sein Blick war skeptischer geworden. Was führt Sie nach Genf? Ich bin auf der Durchreise und wollte mich einmal sehen lassen. Finanziell ist alles in Ordnung, hoffe ich. Ja. Ihr Vater hat sich oft Sorgen gemacht, was sein Leben für Sie bedeuten könnte. Und natürlich hatte er recht. Aber Sie dürfen ihm das nicht vorwerfen. Er war wirklich ein großer Mann. Was ist eigentlich aus Beatrice Benamur geworden? Haben Sie je wieder Kontakt mit ihr gehabt? Ja. Die Jahre waren auch für Sie nicht leicht. Ich würde gerne mit ihr sprechen. Schließlich... Natürlich. Ich werde es versuchen. Ich spreche mit ihr. Ich ging die Altstadt hinunter bis zum See und setzte mich auf eine Bank. Ein Junge saß auf dem anderen Ende. Seine Füße reichten nicht bis auf den Boden. Seine Mutter kam, setzte sich zwischen uns, gab ihm ein Sandwich aus einer Papiertüte. In geselligem Schweigen saßen sie nebeneinander und aßen. Mit einem Mal spürte ich, wie sinnlos meine Anwesenheit in dieser Welt war. Wir müssen reden. Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Ich möchte Sie an einen Ort führen, den Ihr Vater sehr mochte. Passt es Ihnen, wenn ich gleich morgen früh vorbeikomme? Ihr Vater war oft hier. In diesem Café? Ja, jeden Morgen. Er wohnte nicht weit, wissen Sie. Ich verstehe nicht. Vor 2 Tagen habe ich eine Frau hier sitzen sehen. Beatrice Benamur, ich weiß. Sie hat die Situation missverstanden. Und auch ich habe erst etwas Falsches vermutet. Was meinen Sie damit? Ich habe mir große Sorgen gemacht, als sie mir erzählte, sie habe hier einen verdächtigen Mann gesehen. Einen arabisch aussehenden Mann, der so getan hat, als lese er Zeitung. Sie war verstört, absolut verstört. Das ist schon einmal passiert, wissen Sie. Die Leute, die ihren Vater entführt haben, schrecken vor nichts zurück. Sogar gestern noch, als sie bei mir in der Kanzlei waren, habe ich es nicht verstanden. Erst als ich Beatrice dann erzählt habe, Beatrice, dass sie überraschend in die Stadt gekommen sind. Wie lange kennen Sie diese Frau schon? Schon mein ganzes Leben. Sie haben Mona nicht belogen. Aber aus Güte, glauben Sie mir. Es wäre damals für Sie alle zu schwierig gewesen, sich kennenzulernen. Ganz besonders für Madame Mona. Sie wissen nicht, wer Beatrice wirklich ist und was sie ihrem Vater bedeutet hat. Ich glaube Ihnen nicht. Mein Vater und ich, wir standen uns sehr nahe. Sie müssen mit ihr reden. Jetzt ist genug Zeit vergangen. Sie hat sehr gelitten seit dem Tag damals. Die Wahrheit ist, dass ihr Vater immer wieder Geliebte hatte. Mit Beatrice war es komplizierter. Die beiden hatten ein gemeinsames Leben hier in der Stadt. Ein Leben, wie es auch andere verheiratete Paare führen. Da kommt sie. Bitte seien Sie nett zu ihr. Beatrice Benamur setzte sich neben Ass. Das war die Frau, die mein Vater geliebt hatte? Ich lasse euch zwei allein. So könnt ihr besser reden. Charlie ist manchmal etwas überfürsorglich. Schon als Kind war er so. Hat er Ihnen erzählt, dass er mein Cousin ist? Nein. Ich freue mich sehr, Sie endlich kennenzulernen. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an Ihren Vater denke. Ich fühle mich schuldig, als hätte ich ihn fallen lassen. In ihrem Blick erkannte ich etwas von mir wieder. Wir waren beide Überlebende. Sie kamen ganz leise herein, während wir schliefen. Ohne jedes Geräusch. Als ich aufwachte, standen sie vor dem Bett, ein Mann und eine Frau. Ich wollte Kamal wecken, aber er war schon wach. Er saß auf dem Bett und sah aus, als hätte er sie erwartet. Der Mann sagte etwas auf Arabisch und Kamal begann sich anzuziehen. Ich habe geschrien, aber die Frau zog eine Pistole mit einem Schalldämpfer heraus. Sie nahmen ihn links und rechts beim Arm und führten ihn hinaus. Er ließ mich nicht aus den Augen. Ich sehe sein Gesicht noch vor mir, wie er mich anschaut. Kamal hatte gesagt, wenn jemals etwas geschehen würde, sollte ich Charlie anrufen. Also habe ich ihn angerufen. Er gab mir die Anweisung, 20 Minuten zu warten, bevor ich die Polizei verständige. Das habe ich erst verstanden, als ein Freund von ihm, ein Journalist, noch vor der Polizei kam. Je mehr Medienresonanz, desto größer die Chance, Kamal zu finden. Ich wollte nicht in der Boulevardpresse auftauchen, aber wäre die Polizei zuerst eingetroffen, hätten sie alles unter den Teppich gekehrt. Ich habe ein Foto von Ihrem Vater. Ja. Das war ein Tag vorher. Wir waren spazieren und ich dachte, ich muss ein Foto von ihm machen, obwohl ich sonst nie fotografiert habe. Behalten Sie es. Danke. Meinen Sie, dass Ihr Vater tot ist? Nein. Aber ich glaube auch nicht, dass er noch lebt. Ich sollte nicht weinen. Sie haben so viel mehr verloren. Darf ich Sie nach Hause begleiten? Ich möchte sehen, wo es passiert ist. Natürlich. Wir gingen die wenigen Schritte ohne zu reden. Hat der Vater Sie nach Mutters Tod angerufen? Die Wohnung war nicht groß. In der Küche lag auf einem rechteckigen Tisch die Zeitung von damals ausgebreitet. Beatrice führte mich ins Schlafzimmer, ließ mich dort allein. Hier war es also passiert. Ich legte mich auf das Bett, schloss die Augen. Und hier haben Sie gemeinsam gelebt? Ja. Ihr Vater hat sogar darauf bestanden, dass wir vor unserem Einzug selbst die Wände streichen. Er war so aufgeregt, die Farben aussuchen, mit der Rolle umgehen lernen. Alles hier in der Wohnung haben wir gemeinsam ausgesucht. Wie geht es Ihrer Stiefmutter? Unser Verhältnis ist kompliziert geworden. Sie müssen gut zu ihr sein. Sie hat es schwerer. Sie muss wissen, dass Ihr Vater sie bloß wegen Ihnen geheiratet hat. Wegen mir? Ja, zu Anfang dachte er, Mona wäre gut für sie, weil sie beide sich so mochten. Er wollte immer ein besserer Vater sein. Einmal hat er gesagt, dass er sie so sehr liebt, dass er in ihrer Gegenwart erstarrt. Ich flog zurück nach London und besuchte Mona. Ich sagte ihr, ich sei in Genf gewesen und hätte Neuigkeiten. Tobi hatte seinen Job verloren und war zu ihr gezogen. Wir verließen die Wohnung, setzten uns in eine Ecke ihrer Stammkneipe. Ich habe mit Beatrice Benamur gesprochen. Was hast du rausgefunden? Du hättest anrufen sollen. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Sie muss eine Menge Geld dafür bekommen haben, mit deinem Vater zu schlafen. Mona, sie waren ein Paar. Unsinn. Schon seit langer Zeit. Er hat sie geliebt. Es war nicht nur diese Nacht. Sie waren seit Jahren zusammen. Ihr Gesicht schien in sich zusammenzufallen. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich die Situation fast genoss. Als wollte ich sehen, wie weit ich sie bringen konnte. Natürlich hat sie dir das erzählt. Natürlich wollte sie vor dem charmanten Sohn nicht als Hure dastehen. So ist es nicht. Er hat sie geliebt. Er war gut zu ihr. Sie kannte ihn besser als wir. Erzähl das mal Naima. Was hat Naima damit zu tun? Bitte sag jetzt nicht, dass du nie auf den Gedanken gekommen bist. Ich meine, du musst dich doch im Spiegel gesehen und gewundert haben. Schau dir doch deine Hautfarbe an. Und was für ein Zirkus sie immer um dich gemacht hat. In diesem Moment hasste ich Mona. Ihre Bosheit, ihre Wut und ihre Traurigkeit. Aber ich war entschlossen, die Fassung zu bewahren. Ich sehe aus wie mein Urgroßvater. Deswegen bin ich dunkler. Ich muss los. Ich auch. Es war das letzte Mal, dass ich Mona gesehen habe. Schlaf weiter, Nuri. In ihrem letzten Jahr wachte ich manchmal nachts auf und sah Mutter dastehen und mein Gesicht betrachten. Dann zwang sie sich zu einem Lächeln, ging hinaus und schloss leise die Tür hinter sich, als wäre ich nicht ihr Kind. Es bricht auch mir das Herz. Einmal beschwerte ich mich bei Mutter darüber, dass Naima den Platz an meinem Bett einnahm, sobald ich krank war. Sie küsste mir die Hände, die Wangen, die Stirn und sagte: Es bricht auch mir das Herz. Aber wir dürfen es nicht so sehen. Wir müssen begreifen, wie viel Glück wir alle haben. Wir haben großes Glück. Monate später landete ich am frühen Morgen in Kairo. Alles, was ich geliebt und verloren hatte, war einmal hier gewesen. Das sind gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten, Nuri Pascha. Wir haben sie vermisst. Jetzt bricht die glückliche Zeit wieder an, wie sie gewachsen sind. Unser Hausmeister erkannte mich nicht gleich. Aber wie hätte er in dem 25-jährigen Mann, der ich geworden war, den 14-Jährigen wiedererkennen sollen? Endlich war ich, wo ich sein sollte. Sollte Vater zurückkehren, wohin würde er kommen, wenn nicht nach Hause? Ich stelle den Koffer hierhin. Ja, gut. Wenn Sie uns nur vorgewarnt hätten. Es hat ja keinen Sinn, eine unbewohnte Wohnung sauber zu halten, meinen Sie nicht auch, Nuri Pascha? Mhm. Ich traue meinen Augen immer noch nicht. Naima wird glücklich sein. Es vergeht kein Monat, in dem sie nicht wenigstens einmal kommt, um nach Ihnen zu fragen, das schwöre ich. Wo ist sie jetzt? Das arme Mädchen ist nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Alle paar Monate wechselt sie zu einer anderen Familie. Ist das ihr ganzes Gepäck? Ich hoffe, Sie fahren nicht gleich wieder ab. Nein, die übrigen Dinge kommen noch diese Woche. Bis dahin gehe ich in ein Hotel. Ich werde dafür sorgen, dass es hier nur so funkelt, und zwar voller Freude, Pascha. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich rufe gleich ein Taxi. Den besten Wagen in ganz Kairo. Mir fiel kein anderes Hotel ein. Also sagte ich dem Taxifahrer, wohin ich wollte. Nach Agami, in den kleinen Ort am Meer bei Alexandria. Wir machten uns auf die dreistündige Reise und zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich gut. Ich genoss die Zeit am Meer. Aber nach einer knappen Woche sehnte ich mich nach Kairo. Ich wollte Naima wiedersehen. Nuri Pascha, wie gnädig ist der Herr. Sie küsste mir die Hand, innen und außen, und zog mich zu sich hinunter, um auch meine Stirn zu küssen. Was gibt es denn zu essen? Es riecht so wunderbar. Erinnerst du dich noch an meinem Lochia? Die mochtest du so gern, mit gefüllten Täubchen. Was ich wusste und lieber nicht gewusst hätte, konnte ich nicht aussprechen. Es war unmöglich, unsere gemeinsame Geschichte zu ändern, im hellen Licht des Tages Mutter und Sohn zu sein. Und das war eine Gnade. Ich habe hier etwas Platz gemacht. Dann kann ich deine Sachen dazu tun, wenn es dir recht ist. Naima packte meine Sachen in Vaters Schrank. Meine Hosen und Jacketts hingen jetzt neben seinen Anzügen. Sie hatte angenommen, dass ich von nun an in seinem Zimmer schlafen würde. Und das tat ich auch. Es ist verrückt, die alte Nummer wieder zu wählen. Hat dich Mona erreicht? Nein. Wieso? Sie war fürchterlich besorgt. Sie hatte keine Ahnung, wohin du verschwunden bist. Was hast du ihr gesagt? Was soll ich ihr gesagt haben? Dass du in Ägypten bist, natürlich. Ich kann nicht glauben, dass du es ihr nicht erzählt hast. Du musst sie anrufen. Ein paar Tage nach meinem Gespräch mit Taleb klingelte das Telefon. Mona war am Apparat. Ich ließ ihr ausrichten, dass ich ausgegangen sei. Aber ich schwöre, dass wir sie vermissen, Madame. Das ganze Land vermisst sie. Und ihr Arabisch ist immer noch gut. Ich wartete eine Woche, bis ich zurückrief. Mona überraschte mich mit einer Wärme, wie ich sie seit Jahren nicht mehr von ihr erfahren hatte. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Wie ist Kairo? Es war so schön, mit Naima zu sprechen. Sie klang gut, genau wie du. Ich hab mir gedacht, vielleicht könnte ich euch besuchen kommen. Es ist so lange her. Ja. Vielleicht Weihnachten? Oder hast du schon Pläne? Ich bin nicht sicher. Macht nichts. Es ist ja noch Zeit bis dahin. Wie ist Kairo? Bitte erzähl. In den nächsten Wochen rief sie mehrmals an und schlug mir Termine für ihren möglichen Besuch vor. Meine fehlende Begeisterung war sicher uns beiden unangenehm. Die Abstände zwischen ihren Anrufen wurden länger, bis sie sich gar nicht mehr meldete. Eines Abends, nachdem Naima nach Hause gegangen war, entdeckte ich in Vaters Schrank den alten Regenmantel, der in seinem Arbeitszimmer hinter der Tür gehangen hatte. Er passte mir nicht wirklich, war an den Armen etwas zu kurz, aber zuknöpfen konnte ich ihn noch. In den Taschen fand ich ein Papiertaschentuch und eine Rolle Pfefferminz. Ich steckte beides zurück und hängte ihn wieder an seinen Platz. Vater wird einen Regenmantel brauchen, wenn er zurückkommt. Geschichte eines Verschwindens. Hörspiel nach dem Roman von Hisham Mattar. Aus dem Englischen von Werner Löcher Lawrence. Es sprachen Nuri, Markus Meyer. Nuri als Junge, Lukas Sperber. Vater, Ingo Hülsmann. Mutter, Margret Karls. Mona, Anne Weber. Beatrice Benameur, Hedi Kriegeskotte. Naima, Valerie Ceplanova. Monsieur Ass, Hans Krämer. Taleb, Matthias Leja. In weiteren Rollen Marion Breckwold, Peter Kämpfe, Mario Neumann, Sebastian Rudolph und Wolf-Dietrich Sprenger. Technische Realisation Sven Kohlwage, Katja Zeitler und Nicole Graul. Regieassistenz Eva Soloch. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2012. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.